you think we can't be together? Can't you respect me enough to let me make my own decision? I know there will be risks, but I want to face them with you. It's wrong that we should only be half alive, half of ourselves. I love you. Commander, it comes down to business, but I nip. I am the Clint Commander. It comes down to business. on the bed. Yeah. valuable. It's cheaper, und das schon seit mehreren Monaten. Und eigentlich tue ich das weniger aus Spaß, sondern einfach, weil ich einen kleinen Penis habe. Bestätigung. Wenn ich jetzt einen schon wachsen, also ich meine, ich kriege da manchmal auch Gefühle bei. Cheater auch durch die Bank alle Trinker. Wir nehmen auch noch andere Drogen. Das geht von Kokain über Heroin bis zu LSD. Jeder Cheater, der dagegen irgendwas sagen will, der hat meiner Meinung nach Unrecht. Vielleicht gibt es eine oder zwei Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist es so. Und deshalb kann ich eigentlich wenig dazu weiter sagen. Mehr fällt mir nicht an, da kann ich leider nicht sagen. Ja, gut. We'll be right back. Ray. Ray.